Diese sogenannte Wiese war tatsächlich nicht nur ein Biotop, sondern ein gesetzlich geschütztes Biotop, ein Trockenrasen. Also das Naturschutzrecht nach Bundesnaturschutzgesetz und auch das Hamburgische Naturschutzgesetz sehen halt solche geschützten Biotope vor. Das sind sozusagen Naturschutzgebiete qua Existenz. Also dass, wenn irgendwo eine seltene Artenkombination vorliegt, in diesem Fall war es ein Trockenrasen, bedeutet das, dass dadurch, dass es da ist, es auch geschützt ist und dass man das nicht ohne ganz hohe Not kaputt machen darf. Und wenn man es dann kaputt macht, dann muss es auch ausgeglichen werden. So, also hier war so ein gesetzlich geschützter Trockenrasen mit ganz vielen Rote-Liste-Arten drauf. Nicht nur Pflanzen, auch Tiere. Also es gab hier Junikäfer zum Beispiel. Ja. Dann kam die IBA und hat Flächen für die Vereventualisierung von Wilhelmsburg gesucht. Und siehe da, man fand hier eine sogenannte Brachfläche und hat dann also über mehrere Jahre hier Open-Air-Events angeordnet auf dem gesetzlich geschützten Trockenrasen. Da gab es dann natürlich Ausnahmegenehmigungen vom Naturschutzamt. So, und die Folge ist, wenn man das nur oft genug macht auf dieser geschützten Trockenrasenfläche, entwickelt sich irgendwann ein Trittrasen. Und der ist dann eben nicht mehr geschützt. Also diese sehr spezialisierten Armutskünstlerinnen unter den Pflanzen, die eben so einen Trockenrasen ausmachen, die überleben das nicht, wenn man drauf rumtrampelt. Und das ist eben jetzt so oft genug passiert, dass dann ein Biologe gefunden werden konnte, der Port Authority kartiert hat, dass es hier keinen Trockenrasen mehr gibt. Und damit fällt die Ausgleichsnot weg, ne? Also jetzt kann man das hier bebauen, ohne dass man diesen geschützten Trockenrasen ausgleichen muss, weil er ist ja nicht mehr da.